Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 am Donnerstagmorgen. Donnerstag, die Zeit, was passiert da, ist ja eigentlich schon klar. Wir reden über Filme und heute Morgen werden wir das mit unserer Kritikerin Anke Lewicke tun. Schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Es gibt ja inzwischen einige Filme, die sich mit der Wirtschafts- und Finanzwelt beschäftigen. Im letzten Jahr zum Beispiel hat The Big Short versucht, uns in diese Welt ein bisschen hineinzubringen. Wie gesagt, das war nicht der erste Versuch dieser Art, aber ich habe noch nie im Kino gesessen und es wurde versucht, mich in die Welt der Lobbyisten einzuführen. Kann man aber machen ab heute. Mit einem neuen Film von John Madden, der heißt Die Erfindung der Wahrheit. Nun muss ich mal ganz ehrlich sein, bei diesen Bankenfilmen fand ich das jedes Mal alles so ein bisschen schwierig. Gelingt es denn John Madden wirklich, uns reinzukriegen in diese Lobbyismuswelt? Ja, und das hängt vor allen Dingen mit der Hauptfigur, mit seiner Heldin zusammen. Sie heißt Elizabeth Sloan und die Kamera heftet sich regelrecht an ihre Fersen, das kann man nicht anders sagen. Und sie trägt ihr Business-Kostümchen schon wirklich wie eine Kriegerin. Sie ist wirklich eine eiskalte, unberechenbare Lobbyistin. Sie ist permanent im Einsatz. Und man muss sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine große Marionettenspielerin, die immer alle Fäden in der Hand behält. Und das hier ist ihr Mantra. Lobbyarbeit bedeutet Voraussicht. Die nächsten Schritte deines Widersachers vorauszuahnen. Und Gegenstrategien zu entwickeln. Ja, und genauso hält der Film dann auch seine Spannung, weil nicht nur die Widersacher von ihr, sondern auch wir Zuschauer wissen nicht, welche Gegenstrategien sie wirklich gerade entwickelt, weil sie lässt sich nicht hinter die Karten schauen. Und zu Beginn des Films wechselt sie dann die Seiten, das ist sehr überraschend. Sie geht zu einer kleineren Kanzlei und dort will sie Lobbyarbeit machen für strengere Waffengesetze. Und man könnte jetzt denken, vielleicht wird diese eiskalte Frau doch zur Identifikationsfigur, weil sie jetzt für die sogenannte gute Sache kämpft. Aber sie geht genauso skrupellos und rücksichtslos vor wie immer und genauso sind auch ihre Gegner amoralisch und man kommt da in so eine regelrechte Schlangengrube rein und sieht eben, wie Wirtschaft und Politik Hand in Hand arbeiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich von den ganzen Wirtschafts- und Finanzfilmen mit ganz wenigen Ausnahmen nie so richtig überzeugt gewesen bin, weil die sich, finde ich, oft nicht entscheiden können, erzähle ich hier eine spannende Geschichte oder mache ich so eine Art Milieustudie. Das ist jetzt nicht zuletzt auch so ein richtiger Thriller geworden, oder? Das ist schon auch ein Polit-Thriller, weil sie muss dann auch zu einer Verhörung und man weiß nicht, ob sie überführt wird oder nicht. Also es hat auch ein bisschen was von einem Gerichtsdrama. Es hat auch was von einem Polit-Thriller, weil man fragt sich die ganze Zeit, wer wird gewinnen, setzt sich die Korruption wirklich durch. Aber der Film ist vor allen Dingen auch eine Psychostudie und zwar dieser Frau. Und man kann sagen, das ist wirklich der Film von Jessica Chastain. Und sie ist ja so rothaarig, hat eine weiße Haut, hat eigentlich was ganz Zerbrechliches, aber ist in diesem Film trotzdem unannahbar. Und ich finde das ganz interessant, wie sie eigentlich diese Klischeefigur mit Eigenleben füllt. Und dieses Eigenleben besteht aber daraus, dass man eigentlich gar nichts über sie erfährt. Sie nimmt Aufputschtabletten, um eben über durch den Tag zu kommen. Sie hat einen Callboy. Sie hat also überhaupt gar kein Privatleben. Und dieses Rätselhafte, das macht diesen Film so spannend, weil man überhaupt gar nicht mehr weiß, für was kämpft diese Frau da überhaupt. Und dann wirft man natürlich die größeren Fragen auf. Um was geht es denn überhaupt noch in der Politik? Und um was geht es, wenn Politik auf Lobbyisten trifft? Also so wirft der Film dann auch die ein oder andere spannende Frage auf. Ich vermute mal, das, was Sie gerade gesagt haben über diese Hauptfigur aus der Erfindung der Wahrheit, dass man über die eigentlich nicht so richtig viel erfährt, gilt für die Hauptfigur im nächsten Film nicht. Aber ich weiß es nicht. Das wollen wir jetzt mal herausfinden im Gespräch. Es ist ein Film aus Frankreich. Er heißt Ein Chanson für dich. Und ich gebe jetzt einen ganz, ganz fetten Tipp, was die Rätselfrage von vorhin angeht, wen wir haben singen hören. Denn die Hauptdarstellerin in diesem Film hat die gleiche Haarfarbe wie im ersten. So viel meine Reihe nutzloser Tipps. Seien Sie mal nützlicher, Frau Lewicke. Worum geht es in diesem Film? Ja, es geht in dem Film darum, dass Isabelle Huppert eine Arbeiterin spielt. Sie arbeitet in einer Fleischfabrik und sie muss immer die Pasteten garnieren. Und man bekommt aber durch einen jungen Mann mit, dass sie mal eine Schlagersängerin war, die sehr bekannt war. Und er möchte ihr eigentlich zum Comeback verhelfen und sie will das nicht so richtig. Aber es ist dann so die neue Liebe, die da auch entflammt, die sie wieder irgendwie Texte komponieren lässt. Das haben wir ja gerade gehört. Da besingt sie ja auch ein bisschen sein Erscheinungsbild. Ja, und wie das bei solchen Filmen ist, nach den ersten zarten Gefühlen lauern dann auch die Abgründe, die überraschenden Wendungen, die vielen Hin und Hers. Also für alle, die Sie verstanden haben, es war natürlich Isabelle Huppert, die wir vorhin gehört haben. Ja, es war Isabelle Huppert, ja. Ein Lied, das sie in diesem Film singt, Ein Chanson für dich. Und ich bin doppelt froh, dass es Isabelle Huppert ist. A, weil ich immer froh bin, wenn sie irgendwo mitspielt und B, weil ich bei dem Titel Ein Chanson für dich und auch bei dieser Handlung so ein bisschen Kitsch erwartet hatte. Wenn überhaupt, ist es wahrscheinlich erträglicher Kitsch wegen dieser Darstellerin, oder? Ja, das kann man sagen. Das ist ganz schön auf den den Punkt gebracht, weil man nimmt ihr wirklich diese Einsamkeit ab. In der letzten Zeit war sie ja eher immer so ein bisschen schnippisch, so tonangebend. Und wenn sie da so zart in der Fabrik steht, dann glaubt man ihr, dass sie schon lange keine Freunde mehr gehabt hat. Man glaubt ihr auch, wie diese Liebe dann so entsteht. Und was auch wirklich schön ist, sie singt natürlich alles selbst. Es sind auch mehrere Schlager, die sie da singt. Und das macht sie auch so ganz schüchtern und zurückhaltend auf der Bühne. Und natürlich hat sie dann da auch eine elegante Präsenz. Und man kann sagen, dass sie diesem seichten Unterhaltungsfilm doch eine ganz schön eingängige Melodie gibt. Also fassen wir zusammen, zwei sehr unterschiedliche Filme, die aber gemeinsam haben, dass sie nicht gelungen wären, wenn es auf dieser Welt nicht so fabelhafte Schauspielerinnen gäbe. So kann man es auf den Punkt bringen. Hätte ich einen männlichen Kritiker, hätte ich das nicht gesagt, aber ich wollte mal nett sein. Nein, stimmt natürlich nicht. Anke Lewicke, vielen Dank für diese beiden Filme. Und es gibt Informationen zu diesen Filmen und noch zu allen anderen, die ins Kino kommen heute in Deutschland. Natürlich auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.